ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 62 mit Lou Johnson, The Sweet Inspirations, Doris Troy, Didi Warwick, Dionne Warwick, Ike and Tina Turner, Mitty Collier, Mel Brown, David T. Walker, Astrud Gilberto, Paco de Lucia und Ramon de Algeciras, Guthrie Trapp, Tomorrow, Leafhound, Gene Vincent and the Bluecaps, Petey Wheatstraw und Larry Adler. Mundharmonikaspieler Larry Adler wurde 1914 in Baltimore, Maryland geboren und brachte sich das Mundharmonikaspiel selbst bei. Schon sehr früh konzentrierte er sich auf Stücke aus der Klassik, die aber sehr populär waren. Bereits mit 14 kratzte Larry Adler die Kurve in Richtung New York City und spielte in den 30er Jahren in Theatern des Broadway-Impresarios Florence Ziegfeld oder hatte kleine Auftritte bei der Filmfirma Paramount. Seit den 30er Jahren war er schon die erste Adresse, wenn es darum ging, extra für die chromatische Mundharmonika komponierte Stücke aufzuführen. Während der McCarthy-Ära wurde Adler auf die schwarze Liste gesetzt, weil er sich weigerte, mit dem Haus Un-American Activities Committee zusammenzuarbeiten und Namen von Kommunisten oder Sympathisanten preiszugeben. Seit dieser Zeit lebte er bis zu seinem Tod im Alter von 87 Jahren in London, England. Der Säbeltanz eröffnete Framatz musikalisches Fundbüro, aufgenommen 1978, Komponist Aram Khachaturian, geboren 1903, verstorben 1978. Es gibt übrigens noch einen Jerry Adler, der auch Mundharmonikaspieler war und in den Studios von Hollywood für Film- und Fernsehaufnahmen tätig war. Ja, das war der 4 Jahre jüngere Bruder von Larry. Always Something There to Remind Me ist eine Burt Bacharach Hal David Komposition, die eher mit Sandy Shaw oder Diane Warwick in Verbindung gebracht wird als mit Lou Johnson, der aber der Originalinterpret 1963 war. Im Backgroundchor von Lou Johnsons Originalversion hören wir Sissy Houston, Doris Troy und Didi Warwick. Von allen dreien hören wir gleich Liedbeispiele. The Sweet Inspirations mit Sissy Houston, der Mutter von Whitney, sang 1967 einen Protestsong der Staples Singers, Why Am I Treated So Bad? Danach singt Doris Troy ein Lied, das auch die Hollies aufnahmen. Just One Look, 1963. Aus dem gleichen Jahr stammt auch Didi Warwicks You're So Bad, You Are No Good, Entschuldigung. Produzenten waren Jerry Lieber und Mike Stoller, die schon mit Big Ma Thornton, The Coasters und Elvis zusammenarbeiteten. Das fünfte und letzte Lied dieser zweiten Runde singt Didi Warwicks Schwester Diane, beides Cousin von Whitney Houston bzw. Nichten von Sissy Houston, Reach Out For Me. Das war im Jahr davor, 1963, von Lou Johnson, der diese Runde eröffnete, aufgenommen worden. Zum Hit macht es aber Diane Warwick. I walk along the city streets you used to walk along with me. Every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Always something there to remind me. I was born to love you and I will never. You'll always be a part of me. Oh, oh, oh, oh, oh. When shadows fall, I pass the small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you? And there is always something there to. Always something there to remind me. I was born to love you and I will never be free. You'll always be a part of me. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. You should find me, Mr. the sweet and tender love we used to share. Just come back to the places where we used to go and I'll be there. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Always something there to remind me. Love you, and I will never be free. You'll always be a part of me. Whoa, whoa, whoa, whoa. Never love another, baby. I never will forget you, baby.

will just never stop aching. And when you just can't accept the abuse you are taking, darling, reach out for me. Don't you worry, I'll see you through. You just have to reach out for me. I'll be there and I'll comfort you. Es gab in den 60er Jahren natürlich auch noch andere Soul-Sängerinnen, die weder mit Cissy Houston noch mit ihrer Tochter Whitney verwandt waren. Zwei hören wir nun. Tina Turner singt ihre Eigenkomposition Nutbush City Limits von 1973 und wird von Ike Turner and the Family of Vibes dabei unterstützt. Mitty Collier war nicht annähernd so bekannt wie die im Juni 2023 verstorbene Tina Turner. Beide waren in etwa gleich alt. Von 1961 bis 1968 war Mitty Collier bei Chess Records unter Vertrag und konnte einige Singles in die Rhythm and Blues Charts bzw. Top 100 platzieren. Get Out von 1967 gehörte zwar nicht dazu, klingt aber dennoch sehr gut. A schoolhouse outhouse on highway number 9. come back again. Nach so vielen guten Sängern gönne ich uns in Framats musikalisches Fundbüro eine Runde Gitarrenmusik. Gitarrist Mel Brown nannte folgende Melodie Miss Anne. David T. Walker spielte im Anschluss im Trio The Sidewalk von 1967, Titelmelodie seines Debütalbums. Am Schlagzeug ein anderer Mel Brown, wieder einmal Namensgleichheit. Im englischsprachigen Raum gab es den Namen Brown recht häufig, sogar in Kombination mit dem Vornamen Mel. Thank you. Die populärsten Stücke von der im Juni 2023 verstorbenen brasilianischen Sängerin Astrud Gilberto waren sicherlich Girl from Ipanema und mit einem etwas größeren Abstand dann der One Note Samba, aber Aqua de Bebê ist auch ziemlich bekannt, jedenfalls von der Melodie mit Text und Titel haben bestimmt die meisten Nord-, West- und Osteuropäer ihre Probleme, was zumindest die Aussprache angeht. Das hört man ja bei mir, aber vielleicht ist das auch nur eine Ausrede von mir. Pacharo Sujui von Paco de Lucía und Ramon de Algeciras lässt sich für mich auch nicht gerade einfacher aussprechen, aber ist ein gutes Lied, aufgenommen 1969 von diesen beiden Gitarristen. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber. Água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patelada badaba, tibatunda, patelada badaba, tibatunda. Danda, danda. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola. Água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patelada badaba, tibatunda, patelada badaba, tibatunda. Thank you. Guthrie Trapp ist einer der vielen technisch versierten Gitarristen, die in und um Nashville herumspielen. Ja, stilistisch ist er sehr weit aufgestellt. Blues, Jazz und natürlich Bluegrass oder Newgrass. Wir hören ihn im letzteren Genre. Crossing the Bridge, 2018 aufgenommen und damit der neueste Titel dieser Sendung. Der älteste wird von 1940 sein, den spiele ich am Schluss. Immerhin fast 80 Jahre Zeitspanne, damit sind die 100 Jahre, die ich im Vorspann ankündige, zwar nicht ganz erreicht, aber immerhin 78 Jahre, 78 muss man auch erstmal werden. Nicht so bekannte Bands, von denen Tomorrow wahrscheinlich die bekanntere ist. My White Bicycle kommt reichlich psychedelisch daher, für 1967 nicht so ungewöhnlich. Die Gruppe Lee Found mit Stray aus dem Jahr 1971 erinnert mich dagegen stark an Led Zeppelin, besonders der Sänger. So late, moving fast, everything looks great. lights, shines no light upon my face. Through the darkness we still see my white bicycle and me. My white bicycle and me. Charge back. Juni 2023 starb das letzte Originalmitglied der Blue Caps von Gene Vincent, Schlagzeuger Dickie Harrell. Gene Vincent auf Capitol Records zusammen mit Dickie Harrell an den Drums und Cliff Gallup an der Leadgitarre. Bob Street. Hey Cat, where you going, man? Man, I'm going down to Bob Street. Tell me, Cat, where's that direction? Man, ain't you heard? They got one of them in every town. Real cool. Bob Street. Bob Street. Oh, it's the cats and the kittens of old Bob Street. Jumping jacks, they ain't no square. A green pig pants and a red pair. Home Bob Street, they're the main attraction. They're the cats who crave the action. A jumping here, a jumping there. A jump, jump, jumping everywhere. The jumping jacks are hard to beat, cause they're the cats and the kittens of old Bob Street. Ah! A rockin' and a rollin' all the time. A green, blue jeans and crazy shoes. A jumpin' on Bob Street, losing the blues. A jumpin' here, a jumpin' there. A jump, jump, jumpin' everywhere. A jumpin' jacks are hard to beat, cause they're the cats and the kittens of a whole Bob Street. Jump, jump, jack, jump! Hard and low, a bopping on Bob Street going now. A jukebox music with the rockin' sound. Well, a jumping here, jumping there. A jump, jump, jumping everywhere. The jumping Jacksons are hard to beat, cause they're the cats and the kittens of old Bob Street. Bob Street. Bob. Man, let's get going. Yeah, let's go on down to Bob Street. William Bunch war ein Blues-Sänger, der sich meist auf dem Piano und manchmal sogar auf der Gitarre selbst begleitete. Wenn er mit zusätzlichen Musikern Plattenaufnahmen machte, waren das bis in die 30er Jahre meist Bluesmusiker. Das änderte sich dann aber seit den 40er Jahren. Petey Withstraw, so nannte sich William Bunch, bevorzugte danach Jazzmusiker. Das Pianospiel überließ er dann anderen, hier zum Beispiel Lil Hardin Armstrong, der Ex-Frau von Louis Armstrong, die das viel besser konnte. Außerdem hören wir Big Sid Catlett am Schlagzeug sowie den Trompeter Jonah Jones. 1940 nahm Petey Withstraw seinen originellen Gangsterblues auf und hatte seinen Sound modernisiert, was das Publikum auch honorierte. Ein Jahr später kam der Sänger aber mit Anfang 30 beim Autounfall ums Leben. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Frank Matthias, also ich, verabschiedet sich bis zum nächsten Mal. Alles Gute und nun Petey Withstraw, Gangster Blues. Last night, buddy, I caught you kissing my wife. Don't you know I'm gonna take your life? I got the gangster blues. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues, boys, I am feeling mean. I'm gonna take you for an easy ride, drop you off on the riverside. I got the gangster blues. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. Boys, I'm feeling mean. I'm gonna bound your mouth so you can't talk. Tie your feet so you can't walk. I got the gangster blues. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. Boys, I am feeling mean. You can start your screaming, but must give in. I'm gonna tear your pieces and put you back again. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. Boys, I am feeling mean. Put up your hands and reach for the sky. Won't let you down before you bat an eye. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. Boys, I am feeling mean. I'm gonna bury you out on the lawn parade. Because I know you're biting on me. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. I've got the gangster blues. Boys, I am feeling mean.